Sache. Ich glaube ihm kein einziges Wort. Und dann sehe ich da noch deinen Pet Levy. Megaman? Aber was hat der denn damit zu tun? Sehr vorsichtig sein, Len. Ihr beide.